Nach Ablauf der 20 Jahre aber, während welcher Salomo den Tempel Jahwes und seinen Palast erbaut hatte, befestigte Salomo die Städte, die Huram dem Salomo abgetreten hatte, und siedelte dort die Israeliten an. Sodann zog Salomo nach Hamat bei Zoba und überwältigte es. Und er befestigte Tadmor in der Wüste und alle die Vorratsstädte, die er in Hamat errichtete. Weiter befestigte er das obere Beth-Horon und das untere Beth-Horon als Festungen mit Mauern, Toren und Riegeln, ferner Baalat und alle Vorratsstädte, die Salomo gehörten, und alle die Wagenstädte und die Städte für die Reiter und was immer Salomo zu Jerusalem, auf dem Libanon und im ganzen Bereiche seiner Herrschaft zu erbauen wünschte. Alles nun, was noch übrig war von den Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hivitern und Jebusitern, die nicht zu den Israeliten gehörten, Nachkommen von ihnen, die noch übrig waren im Lande, die Israeliten nicht vertilgt hatten, die hob Salomo zum Frondienst aus, und so fronen sie bis auf den heutigen Tag. Von den Israeliten aber machte Salomo keine Leibeigenen für seine Arbeiter, sondern sie waren Kriegsleute und die Befehlshaber über seine Wagenkämpfer und die Befehlshaber über seine Wagen und Reiter. Und dies waren die obersten Beamten der Vögte des Königs Salomo, 250, welche über die Leute die Aufsicht führten. Und die Tochter des Pharao brachte Salomo aus der Stadt Davids in das Haus, das er für sie erbaut hatte, denn er sprach, es soll mir kein Weib im Palaste Davids, des Königs von Israel, wohnen, denn sie sind ein Heiligtum, weil die Lade Jahwes zu ihnen eingegangen ist. Damals brachte Salomo Jahwe Brandopfer da auf dem Altar Jahwes, den er vor der Vorhalle errichtet hatte, und zwar, wie es jeden Tag erforderlich war, indem er entsprechend dem Gebote Moses an den Sabbaten und den Neumonden und den Festen dreimal im Jahre, am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest, Opfer brachte. Und nach der Anordnung seines Vaters David bestellte er die Abteilungen der Priester zu ihrem Dienst und die Leviten zu ihren Amtsverrichtungen, zu Lobsingen und bei den Priestern Dienste zu leisten, so wie es ein jeder Tag erforderte, und die Torhüter nach ihren Abteilungen für die einzelnen Tore, denn so lautete der Befehl Davids, des Mannes Gottes. Man wich in keinem Stücke von dem Befehle des Königs in Betreff der Priester und der Leviten und der Schatzkammern ab. Und so wurde das ganze Werk Salomos fertiggestellt vom Tage der Gründung des Tempels an bis zu seiner Vollendung, der Tempel Jahwes war fertig. Damals zog Salomo nach Ezion-Geber und nach Elot am Ufer des Meers im Lande Edom. Huram aber sandte ihm durch seine Leute Schiffe und Leute, die mit dem Meere vertraut waren. Und sie gelangten zusammen mit den Leuten Salomos nach Ophir und holten von dort 450 Talente Goldes und brachten es zum Könige Salomo.